Grizzlybear mit 2 Weeks. Die Popcom 2009 ist abgesagt. Mit dürren Worten gab der Verbandschef Musikindustrie und Popcom-Gründervater Dieter Gorny diese Nachricht am Freitag bekannt. Es gebe nicht genug Anmeldungen, heißt es. Und die Schuldigen sind auch schon ausgemacht, die Internetnutzer oder besser all jene, die sich im Internet legal und illegal Musik herunterladen. Jetzt soll die Politik helfen, Musikdownloads per Gesetz verbieten. Die Reaktionen auf diese Ansage sind geteilt. Heute findet in Rostock-Warnemünde ein Bundesfachkongress für Popularmusikförderung statt und um 13 Uhr gab Dieter Gorny dort eine Pressekonferenz. Vor Ort der Musikkritiker Ralf Nimczyk, mit dem wir nun telefonisch verbunden sind. Herr Nimczyk, gab es Neues zur Absage der größten deutschen Musikmesse Popcom oder hat Herr Gorny noch einmal gegen die Musikpiraten im Netz gewettert? Ja, erstmal hallo von der Ostsee. Ja, ich würde sagen, Herr Gorny hat das Thema schon so als erledigt erklärt und hat sozusagen seine kurze Eingangsrede in ein Interview mit einem Musiker von Selig umgewandelt. Das war so ein lockeres Gespräch über Musik in Deutschland, Musikförderung. Also sprich, er ist gar nicht mehr groß drauf eingegangen. Einige Regionalsender haben ihn nochmal drauf angesprochen, so quasi hinter den Kulissen. Aber es gilt der Stand von der Pressekonferenz, ein zu niedriger Vorbuchungseingang. Und dann haben die zusammen mit den Musikverbänden halt eine Reißleine gezogen. Bisschen früh einerseits, andererseits hätten sie auch kämpfen können, andererseits natürlich sind es noch 2 Monate und dann ist denn, wie man im Rheinland sagt, haben sie Muffensausen anscheinend gehabt. Ja, dann hat er die Popcom 2009 jetzt also tatsächlich beerdigt. Aber hält er denn an seinen Forderungen fest oder was halten Sie generell davon, dass es jetzt heißt, die Politik, die soll mal einschreiten und mal gucken, dass das wieder läuft und die Musik-Downloads verbieten? Macht das Sinn? Also ähnlich wie in anderen Branchen, was wir ja auch in der großen Wirtschaftspolitik haben, ist das Thema natürlich extrem komplex. Also jetzt sagen wir mal, den Watschenmann Internet für alles verantwortlich zu machen, klingt gut, das macht man vielleicht so auf Pressekonferenzen, aber im Endeffekt ist es ein weit aufgedröselteres Thema, wie man auch in den Zeitungen lesen konnte. Das reicht von, dass einige kleine Labels die Messestrukturen eigentlich gar nicht mehr haben wollen, dass man irgendwo rumsteht. Die hätten lieber Festivals. Die Exportbüros von vielen Ländern sind immer wichtiger geworden, die haben ganz andere Forderungen. Und so und weiter und so fort. Also es ist ein komplexer Maßnahmenkatalog und da hat man jetzt eben mal das Internet beschuldigt. Also ich glaube, das ist so auf so einer politischen Ebene. Die Drähte werden wohl hinter den Kulissen gezogen. Das heißt, das ist ein bisschen wenig, sage ich mal, nur das Internet für schuldig zu erklären. Und es klingt ein wenig wirklich überhaupt nicht innovativ, als würde man sich gar keine Gedanken machen, wie man tatsächlich mal was besser machen könnte für die Popcom. Ja, also im Endeffekt ist es so, ich glaube, diese Absage ist sozusagen ein Notbremse ziehen und da musste jetzt eine Erklärung her. Es wird ja verkündet, es gibt eine neue Popcom 2010 mit ganz neuem Konzept. Das ist ein bisschen zweifelhaft, wenn man die Hintergründe kennt, weil eine Messegesellschaft ist nie mehr daran interessiert, weil man kann keine Flächen verkaufen. Im Endeffekt gibt es ja schon viele kleinere Modelle mit Festivals, und auch dezentraler, also ich würde mal prophezeien, dass die große Zentralmesse bis auf die internationale MIDEM in Cannes, wo wirklich was gehandelt wird, einfach sozusagen von der Zeitströmung, wie irgendwann auch mal Petticoats verschwunden sind. Also da, ich glaube, da ist nichts mehr gegen zu machen. Und diese staatliche Subventionierung, das wird ja jetzt hier auf diesem Kongress behandelt. Das muss man, glaube ich, sehr vorsichtig und sehr differenziert sehen, um nicht wieder ein neues Subventionsmonster aufzubauen. Sie haben es gerade gesagt, kleinere Messen, kleinere Veranstaltungen in diesem Rahmen gibt es zuhauf, unter anderem beispielsweise die CO Pop, die im August in Köln stattfinden wird und die hat heute verkündet, ihr geht es blendend, alles wunderbar. Funktioniert sowas besser? Auf dem kleinen Level. Es gibt ja noch sowas, ein Beispiel in Leipzig, das ist mehr Gitarren-Indie-Musik. Das geht da natürlich viel spartanischer zu. Es gibt keine großen Messestände, es werden keine großen Hotels gebucht. Also das ist sozusagen ein Wachsen in der Nische. Und wenn man so will, wird jetzt die etwas prekäre Ökonomie auch auf das Messewesen umgeschlagen. Also wenn man sich erinnert, die alte Kölner Popcom war Saus und Braus. Natürlich Rock'n'Roll, aber mit Geld dahinter. In Berlin hat man versucht, das bisschen staatlich abzufedern, nur das es funktioniert nicht mehr. Genauso wie eben zu Autos mit zu großen Motoren. Und was dabei rauskommt, das sind jetzt, wird jetzt eben kleinteilig dran geschraubt und weil wir in einem föderalen Land ist, versucht natürlich auch Hamburg macht sich stark, sein Reeperbahn-Festival aufzuwerten. Also das wird jetzt ein lustiges Hauen und Stechen, würde ich mal sagen. Herr Nimczyk, mit der Bitte um kurze Antwort. Reißt ja. die Popcom eine große Lücke, wenn sie nicht mehr stattfindet? Nein. Weil, also das konnte man aus den Fragen, es hat sich, glaube ich, erübrigt, das zentrale, auch von der Musikindustrie geteuerte Treffen. Also es ist sozusagen zum Auslaufmodell geworden. 2 Jahrzehnte sind ja im Pop ein langer Zeitraum. Der Musikkritiker Ralf Nimczyk zu der Absage der weltweit der Deutschlands größter Musikmesse Popcom live vom derzeit stattfindenden Bundesfachkongress für Popularmusikförderung in Rostock-Warnemünde. Danke für das Gespräch. Und okay, genug auch über Musik geredet, bei uns jetzt das Fleur Air Earth Experiment, ein Gemeinschaftsprojekt einiger Kölner Musiker von ihrem erst kürzlich erschienenen Album, der Titel Zeitleiden.